meinem Feindsliebchen. Komm, Schnee, komm, Schnee, wenn's finster ist. Wenn niemand auf der Gasse ist, dann komm zu. Feindsliebchen gegangen, ihr klopft so leis wohl an den Ring. Ein schläfst du oder was, mein Kind? Ich hab so lang gestanden, ich hab so lang gestanden. Die ganze